Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Der Bau steht gut getarnt im Innenhof des Funkhauses. Seine eckige Verschalung, der schwarze grobkörnige Putz verraten nichts über die Kapsel in seinem Inneren und darüber, was dort des Tages und auch bei Nacht so vor sich geht. Der Weg in die Kapsel führt durch die große Glastür am Eingang des Funkhauses. Links herum den Gang hinunter, vorbei an schönen, alten, holzverschalten Bürotüren. Und in einem weiten Bogen führt der Flur auf eine Schleuse zu. Anyway, da müsste eigentlich so eine Frauenstimme kommen, sie verlassen die wirkliche Welt oder was? Oder? Eine automatische Tür öffnet den Weg auf einen verglasten Korridor und schließt hinter dir, sobald du diese Brücke betrittst. Unter dir eine lichtdurchflutete Glashalle. Es riecht nach überhitztem Waschbeton. Zwischenbereich. Im Übergang öffnet sich eine zweite Tür und wenn du sie nimmst, schlucken dich rote Wände ein. Ab hier hat dein Telefon keinen Funkkontakt mehr. Raumschiff, Tonstudio. Bericht über das Innere einer Kapsel und deren Bewohner von Giuseppe Mayo. Klar, man verlässt schon irgendwie, also man begibt sich natürlich in so eine Kunstwelt, die man ja erst selbst erschaffen muss irgendwie. Das hätte ich jetzt von mir aus nie so beschrieben, aber wenn du es so sagst, ja, eigentlich empfinde ich das so, ja. Links eine mächtige Sicherheitstür wie zu einem Tresor. Wie schwer diese Tür ist, merkst du, wenn du sie nach innen aufdrückst. Und mit dem ersten Schritt hinein kommst du aus dem Gleichgewicht, stolperst in einen akustischen Unterdruck, in eine ganz eigentümliche Audiosphäre, in der alle Schrittgeräusche und die eigene Stimme verschluckt werden. Sprechen ist hier anders. Distanzen und ihre akustischen Proportionen sind hier anders. Erst langsam normalisiert sich, wie unter Wasser oder im Flugzeug, der Druck auf den Ohren. Trittschall oder ja, nach außen Schall gedämmt, ja. Dieser Teppich auch und weg alles. Ich empfinde es nicht so extrem wie du jetzt. Es gibt einen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also wenn ich tagsüber arbeite, ist das Raumschiff nicht so hermetisch wie nachts. Das wäre das Äquivalent. Im Weltall, okay, da hast du unter Umständen auch nur Schwärze mit ein paar Leuchtpunkten drin, die Sterne darstellen. Aber also Spätdienste finde ich ganz extrem, wo wirklich irgendwie nichts mehr da ist. Man ist nur noch mit diesen paar Menschen in diesem Raum und ist ganz hoch konzentriert bei diesem Erschaffen von diesem etwas Hörspiel. Es kann ja sein, dass du so weit weg bist mit deinem Raumschiff von der Erde, dass du plötzlich nur noch ein Rauschen hast in deinem Empfänger. Eine Raumkapsel. Durch und durch technisch. Und umso klarer zeigt sich alles Menschliche darin. Captain, wie lange fliegen wir schon? Nee, es fliegt natürlich eigentlich nur unsere Geschichte durch die Gegend irgendwie, oder? Ja, ich bin Gerald Michel, ich bin hier der Regieassistent und ich stehe hier inmitten von diesem Wald an Mikrofonen und Pultlampen und Lautsprechern und Kopfhörerverstärkern und Kabeln und Aufnahmelampen und bin hier in diesem Aufnahmeraum, wo die Schauspieler ihren Text sprechen und die Szenen gespielt werden. Und der Giuseppe, der ist hier neben mir mit seinem Richtmikrofon und bewegt sich so langsam weg von mir aus diesem Aufnahmeraum mit diesem schönen Parkettboden, der auch so toll klingt, durch die Schleuse in Richtung Kontrollraum. Und der Kontrollraum ist eben, wo die Technik sitzt und sozusagen alles aufnimmt, was wir hier machen. Und da drüben stehen eben die ganzen Computer und Festplatten und Bildschirme und vor allem die Lautsprecher, mit denen dann sozusagen meine Stimme aus dem Raum hier über 1000 Meter an Kabeln durch das Pult und durch die Kanäle und so dann auf die Lautsprecher gebracht werden und eben zum Klingen gebracht wird, so wie es im Kontrollraum klingt. Im Kontrollraum, dort sitzen wir, Arm an Arm, der Tonmeister und der Regisseur, im goldenen Hördreieck zu den zwei großen Lautsprechern vor uns. Die sind unser Fenster, unser Stereofenster in die Welt. Links und rechts und alle Mischformen einer gehörten Mitte. Wieso hören wir da einfach, wenn ich nehme Stimme auf, gebe die über zwei Lautsprechern wieder? Links. Würde mich nicht wundern, wenn ich sage, ach ja, rechts. Ich höre den und zwar einmal von da und einmal von da. Ich höre den jetzt aus zwei Lautsprechern. Das ist aber nicht so. Wir hören nur eine Stimme in der Mitte. Mitte. Da, wo gar kein Lautsprecher ist, da hören wir auf einmal die Stimme. Wie jede Flugoperation ist auch das Unternehmen Tonstudio straff organisiert. Links der Mitte der Tontechniker. Kein Schnitt, kein Störgeräusch, kein Atmer, den er unter seinen Kopfhörern nicht meistert, austauscht oder ungeschehen macht. Ich bin Gerald Michel, ich bin hier der Regieassistent. Jetzt erstmal versuchen, austauschen. Okay. Na, versuchen. Jan und Gerald Michel. Gerald Michel, nimm mal raus. Der Giuseppe, der ist hier. Ja, ich bin der Giuseppe, bin hier der Regieassistent und... Bisschen weniger Pegel und den Rhythmus müssen wir noch anpassen. Ja, ich bin der Giuseppe, bin hier der Regieassistent. Bisschen noch. Ja, ich bin der Giuseppe, bin hier der Regieassistent und... Okay, und jetzt? Wer dem Tontechniker und der Technikerin bei der Arbeit zuschaut, verliert in 10 Minuten jeden guten Glauben an die Authentizität von Tonaufnahmen. Und jetzt machen wir aus dir noch jemand anders. Der Giuseppe werden und Gerald Michel, der ist hier neben mir mit seinem Richtmikrofon und bewegt Perfekt. Sich so langsam weg von mir. Ja. Da wird im Wort von einer Textfassung auf die andere hinübergeschnitten. Im Notfall werden einzelne Wörter, gar Buchstaben ausgetauscht, Halbsätze rausgenommen und Satzendungen passend gemacht. Wenn es eine Hexenküche gibt im Raumschiff, dann hier. Siehst du? Das dachte ich mir doch. Siehst du, das ist auffällig. Frauen beginnen in der Mitte zu drücken. Zentral. Der Toningenieur oder der Tonmeister und sozusagen Pilot am Mischpult. Hier ist alles anders. Also ich bin am liebsten, sitze ich am Mischpult. Herausputzen, sagt er. Dieses Drehen und Schrauben an den Rädern, das ist was ganz Besonderes für mich. Ist ja auch beeindruckend, wenn man in so einem Schlachtschiff steht und da ist alles voll mit Reglern. Meister über die unzähligen Regler, Fader, Dreh- und Druckknöpfe seiner Konsole. Kennst du die Geschichte, dass jemand sehen muss? Wenn es Geheimwissen gibt im Raumschiff, dann liegt es hier verschaltet. Und wacht auf als Legende. Es ist das Manuelle, das Tun, genau. Also ich kann es ja mit der Maus auch machen, das hintereinander so, das finde ich auch. Aber für mich hat das, ich weiß nicht, wie es ein erotisches oder, aber für mich hat das was. Ich kenne hier 10 Tasten, den Rest kann ich auch nicht. Manchmal brauche ich eine Funktion, muss ich ewig suchen, bis ich die finde. Dahinter, an einem zweiten Tisch, die Assistenz. Protokollinstanz für alle Aufnahmen. Jeden Versuch, jeden Versprecher der Schauspieler und jeden Regieeinfall. Die Regie ist ja schon auch eigentlich federführend in diesem Raum. Du bist ja hier Gott. Kommt aber ohne mich oder ohne uns nicht klar, ist schon richtig. Du kannst ja da irgendwie machen, was du willst. Also ja, Gott bist du an den Reglern, weil du ja, ich bin ja nur der Ausführende, ich bin ja nur der Bote. Rechts neben dem Tonmeister, die Regisseurin, der Regisseur. Die Aufgabenstellung kommt von rechts und die doofen Fragen von links, genau. Was dem Tonmeister die Unendlichkeit seiner technischen Mittel ist, ist dem Regisseur der nie zu Ende durchdringbare Text. Aber als erstes zählt die Idee. Das ist ja meine Theorie, dass die Geschichte eigentlich das Wichtigste ist. Die Geschichte auf Papier. Ein linearer Hörspieltext wird erst im Studio zur Partitur. Gleichzeitigkeiten. Stimmen, Geräusche, Musik. Jede Stimme im Text bekommt auf dem Mischpult ihren eigenen Kanal, ihre eigene Spur. Sie bleibt in der Hand des Tonmeisters beweglich und veränderbar. Ihre Position im Hörraum, ihre Lautstärke, ihre Präsenz, die Nähe oder Distanz zum Hörer wird uns die ganze Produktion hindurch beschäftigen. Wenn du eine doofe Geschichte hast, da kannst du machen, was du willst. Da wird es nie fliegen. Da kannst du auch Effekte und tolle Sounds machen. Und das gibt doch da so ein Ding. Mach das doch mal. Das wird alles nichts. Du brauchst erstmal einen Sog. Den kann natürlich nur die Geschichte haben. Und dann fängt man an, den Klang dazu zu entwickeln. Und also man muss ausgehen von du musst von Null. Du musst von Null ausgehen. Deshalb brauchst du diese Stille. Erstmal. Von Null ausgehen. Kommt jemand mit einem Stück Papier an, da stehen irgendwelche Wörter drauf. Das finde ich ja auch immer eigentlich das Schönste an diesem ganzen Job, dass man eine Geschichte vorgelegt kriegt, die sich jemand ausgedacht hat. Dann kommen die tollen Schauspieler, die ich immer sehr bewundere, die dann aus diesem Text erstmal schon mal lebendige Sprache machen. Und wir tun dann so, als wären sie gar nicht im Studio, sondern in einer wirklichen, zu diesem Text passenden Umwelt, die es gar nicht gibt, weil die von uns bausteinweise erst erschaffen werden muss. Ja, das ermöglicht halt, eine neue Welt zu erschaffen. Wenn da jetzt schon Blätterrauschen wäre oder was weiß ich, das Fenster auf und Kinder würden auf dem Spielplatz spielen oder ein Flugzeug würde fliegen, dann hätte man ja schon ein akustisches Erlebnis irgendwie. Das sind ja auch so Sachen, die hat man doch als Kind schon immer gemocht irgendwo. Wenn man auf dem Feld war und aus der Ferne hörst du, und wenn es nur die Glocken sind, irgendwas, Geräusche oder die Autobahn oder irgendein Zug, irgendwas aus der Ferne, was sich so im Hall verändert und als Fläche rüber wabert, habe ich oft auch, weiß ich, als Kind bei meinen Großeltern bei offenem Fenster den Bahnhof gehört oder so und dachte, das sind so aber so Sachen, die prägen einen, das sind so Sounds, die speichert man irgendwo auch ab und die hole ich gerne hoch. Also ich mag so gerne ferne Stadtgeräusche oder irgendwie eben auch Musik in dieser Ebene, die da hinten irgendwie, es könnte auch eine Atmo sein, irgendwo rumwabert und das finde ich eigentlich ganz schön. Wenn es nicht alles so vorne erkennbar ist, sondern irgendwo so eine Tiefenstaffelung. Oder hinten. Ich, für mich ist auch die Tiefe zum Beispiel, das ist eine Mischung. Ich mag das total gern, was nach hinten zu legen. Was, wo das vielleicht, oh, das ist da hinten. Ganz weit hinter den Lautsprechern. Als Schüler ist meine Tante nach USA ausgewandert. Die ist nach Los Angeles und hatte Übergepäck und ihre schwere Bandmaschine konnte nicht mit. Das war für mich eigentlich der Glücksfall Nummer eins. Sie hat die Bandmaschine hier gelassen, meinen Eltern geschenkt und die stand da rum. Da war dann Dalia Lavi, Heino und alles Mögliche drauf, den Bändern. Und dann kam der Martin und hat sich diese Bandmaschine erobert, indem ich das Mikrofon ans Radio gehalten habe und einfach mal aufgenommen habe. Dann habe ich selber dazu gesprochen, kleine Hörspiele gemacht, die gibt's leider nicht mehr. Aber das sind ja Sachen, die man selber im eigenen Leben immer beobachtet, wie ein Schauspieler aus seinem Leben sozusagen die Haltung holt, müssen wir eben Lebenserfahrungen aus dem normalen Umfeld mitbringen. Das ist ja unser Job eigentlich, wenn es denn gefragt ist. Und dann habe ich angefangen, Moment, da ist doch eine große Lücke, kann man die nicht irgendwie rausschneiden? Dann nehme ich jetzt mal eine Nagelschere. Dann habe ich mit der Nagelschere dann Bandpassagen, die nicht interessant genug waren, einfach rausgeschnitten und mit Tesafilm zusammengeklebt. Und so habe ich mir dieses Metier Hörspiel oder Tonarbeit selber erobert, dieses Land. Also Ohren waren immer da. Und mein Vater sowieso, der hat immer irgendwo Musik angehabt, immer lief irgendwas. Ich bin ja sozusagen hier in diese Rundfunkgeschichte reingeboren, ja genau. Und dann haben sie mich natürlich auch zum Teil aus Zeitmangel mit ins Funkhaus genommen, weil sie mich irgendwie unterbringen mussten. Und dann hat sie mir irgendwie Band gegeben, setz dich mal an die Maschine, kannst du mal schön schneiden und zusammenkleben und so. Dann habe ich damit, weiß ich, Sechster irgendwie geköttert, wie es damals hieß, also geschnitten. In den 70ern war das ja. Da war ich dann der Raumschiffkapitän auch. Ich habe dann Science Fiction auch selbst gesprochen und dann von irgendwelchen Fernsehsendungen dann das Raumschiffgeräusch dann aufgenommen und dann dazu gesprochen. Ich hatte ein Vierspurgerät, Da fing das an, ja, mit dem Material umzugehen, selbst auch ein bisschen zu sprechen und mit der Akustikgitarre drauf rumzujammen. Ton und Technik. Ton Alexander Brennig. Ton Martin Eichberg. Ton Thomas Monajan. Jean-Boris Schimczak. Ton und Technik. Na gut, also ich sag nochmal was, das ist jetzt wirklich, aber ich denke lauter. Thomas Monajan. Ist hoffentlich nicht so räumlich, was wir hier sprechen. Martin Eichberg. 1, 2, 3, 4, 5. Jean Schimczak. Der Raum war nicht viereckig, sondern rund. Alexander Brennecke. Ist nicht mein Naturell. Erstmal, wie ist er eigentlich überhaupt nicht mein Naturell ist, zu sprechen. Ja, ist okay. Ja, ist das jetzt die richtige Lautstärke? Und dann sage ich, nee, das hätte ein bisschen lauter sein können. Aber okay, ich meine, man kann nicht alles haben. Wie macht man Hörspiel? Vom Ton wird das immer unterschiedlich klingen. Man schneidet Bänder mit der Nagelschere und Tesafilm. Naja, hat ja irgendwie den Stereo-Raum aufgeteilt. In diese Frontlinie mit der Mitte eben. Und da gab es doch jedes Mal, wenn der Tesafilm an einem Tonkopf vorbeigerauscht ist. Und den Raum als Kugel hinten abgebildet und dann. Das finde ich richtig spannend. Gab es einen kleinen Huppel und einen kleinen Aussetzer. Und Personen als Punkte in dieser Halbkugel angeordnet. Am Anfang war die Vorstellung, dass man irgendwie mit Hilfe von Technik tolle Sachen produzieren kann. Entweder wirst Musiker oder wirst Tonmeister. Mensch, mach doch Tonmeister. Dann hast du Musik und die Technik. Hast du beides zusammen. Die Wahl damals, Tonmeister zu studieren. Gehörbildung und Tonsatz. Und war schon eine technische Vorstellung. Klavierspielen und alles, was dazugehört. Also während ich das studiert habe, habe ich relativ schnell verstanden, dass das eigentlich ein ganz anderer Beruf ist. Also richtig ein kleines Musikstudium. Dass das eigentlich eher ein gestaltender Beruf ist als ein technischer Beruf. Weshalb ist das Mikrofon vielleicht dafür besser und das dafür? Und wie ist eine Akustik von einem Raum und das ganze Zeug? Macht einen anderen Ton, auf jeden Fall. So wie die Stimmen klingen sollen. Also wenn er auf dich zukommt, der Ton. Das Gefühl, mit Hilfe von Technik irgendwas zu reißen, aber letztendlich stimmt es nicht. Einen absolut geilen Raumschiff-Maschinenraumton. Weil es ja auch so eine wahnsinnige elektrische Spannung in diesem Raum erzeugt. Im Raum oder nicht im Raum. Aber dass der Raum natürlich auch noch eine eigene Geschichte erzählt, das habe ich da natürlich auch gelernt. Es gibt da keine festen Regeln, so wie man das zu machen hat. Ton und Technik. Ton Alexander Brennecke. Jean Schimczak. Thomas Monajan. Martin Eichberg. Alles, was ich hier mache, habe ich ja sowieso von den Regisseuren gelernt, weil von selber kommt man ja auch nicht drauf. Du brauchst ja erstmal eine Aufgabenstellung, ne? Natürlich hat man seine eigene Fantasie, aber so diese ganzen Feinheiten und du brauchst natürlich erstmal jemanden, der dir sagt, wo du hin musst. Ton Alexander Brennecke. Der Typ, der auch immer alles verkehrt rum hat abspielen lassen und so, bei dem habe ich das natürlich auch gelernt. Der hat immer da gesessen und irgendwie so war so fasziniert von diesen kleinen Geschichten. Der sagt, mach mal leiser, ganz vorsichtig und irgendwas war da hinten ja wahnsinnig, vollkommen wahnsinnig. Da hinten klimpert er irgendwas rum und das war irgendwie, das hat mich auch begeistert, dass der sich so an so kleinen Stimmungsgeräuschen, also es war alles immer so eine Kunstwelt, die es ja so gar nicht gibt, aber eigentlich ja doch, diese fernen Stadtgeräusche gibt es ja, aber aus Musik hergestellt oder aus irgendeiner langsam abgespielten, verkehrt rum, Schichtseite, Mulmsprache im Hall, die dann irgend so einen Sound herstellt. Also das Grundmaterial hatte überhaupt nichts mit dem zu tun, was da im Hintergrund abgebildet wird, weißt du? Es ist ein Gefühl, als würde ich in einem Kühlschrank das Gefrierfach betreten. Das ist ja alles irre. Aber so als Zutat auf einmal kriegt es was ganz Gespenstisches oder man verlässt auf einmal diese normalen Dimensionen und kommt dann in so eine wirklich Soundwelt und Fantasiewelt. Was ist das für ein Tier? Eine Kuh. Das war ein Traum, oder? Ja, und? Wie macht man Hörspiel? Da gibt es einen Autor, da gibt es eine Redaktion, da gibt es eine Dramaturgie, da gibt es Schauspieler, Musiker und einen Regisseur. Und die versuchen, ein Hörspiel zu machen. Das ist eben kein rein technischer Job, denke ich immer. Es hat natürlich klar, was hier mit diesen bunten Knöpfchen und diesen ganzen Programmen zu tun. Und das Uninteressanteste an der ganzen Geschichte ist, Start und Stopp zu drücken, das dann zusammenzuschneiden und laut und leise zu machen und das Mikrofon hinzustellen. Das ist das Uninteressanteste. Aber eigentlich geht es ja hauptsächlich wirklich um Gefühle irgendwie, die man umsetzen muss, technisch. Allerdings bin ich ein akustischer. Ich arbeite weniger in dem studiotechnischen und elektronischen und Nachbearbeitungsbereichen, sondern ich bin sozusagen eher mit den Sachen beschäftigt, die eine akustische Quelle als erstes haben. Du hörst da jemand, der ist gar nicht da, ist doch abgefahren, oder? Ich finde, das hat schon was von Magie, oder? Wenn die da irgendwie in den Busch gefahren sind und haben auf so einer Rolle da Stimmen aufgenommen und haben denen das da vorgespielt, dass die da in Panik so schnell sie konnten weggerannt sind, das kann ich verstehen. Das ist doch irgendwie irre, oder? Öffentlicher Platz mit drei Balkonen. Links Parlamentsbalkon, Mitte Schlossbalkon, rechts Theaterbalkon. Ton Thomas Monajan. Ich komme ja eigentlich von der Musik. Ich habe Musikaufnahmen gelernt und Musikaufnahmen mache ich auch liebend gern. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich mache also, möchte das auch nicht missen, aber es ist was anderes. Also da hast du natürlich immer so den Konzertsaal vor Augen. Da sind welche auf der Bühne, die spielen und jeder weiß irgendwie, wie so ein Konzertsaal klingt. Und das ist sozusagen die Latte, die da hängt und dann kann man sagen, okay, ich nehme die oder ich gehe außenrum rum, aber irgendwie, das ist, daran muss man sich immer orientieren. Das finde ich so spannend beim Hörspiel, dass es das nicht gibt. Du hast einen Text und wie man das macht, ist eben völlig unklar. Hier ist alles anders. Herausputzen, sagte ich. Warum nicht weiter weg? Dann klingt es halt weiter weg. Kann ja auch interessant sein. Also es gibt da, was ich meine, keine Norm. Oder das machen wir jetzt, der Film soll das flüstern und so. Ja, also ganz nah oder wie? Oder beides übereinander oder hintereinander oder alles möglich. Sag, kennst du die Geschichte, dass jemand eines Morgens als grüner Käfer aufwacht? Das könnte man jetzt beim klassischen Stück nicht machen, glaube ich. Und ich werde mein erstes Hörspiel nie vergessen. So, das war, ich sollte auf einmal Hörspiel machen, hatte es noch nie gemacht. Und dann hatte ich damals einen Chef, dann bin ich da hingegangen und sag mal, ich soll da jetzt ein Hörspiel, ich habe das, kann ich da mal, kannst du mich bei einem von den alten Hasen, kann ich da mal parallel gehen und dann mal zu so gucken, wie das überhaupt, wie man das macht? Und dann hat er gesagt, nee, Hörspiel, das muss jeder selber rausfinden, da gibt's so viel, da mach, Bombra gibt's, musst du einfach machen. Na? Gespräche über den Tod. Genau, Mundhygiene. Du, tust du mir einen Gefallen, bringst du die Zahnpasta mit? Auch die Bürste? Nee, was soll ich denn mit der Bürste? Blondieren. Oh, Jesus, no. Und dann war ich beim ersten Tag, irgendwie habe ich habe dann ein Monomikrofon hingestellt und habe dann die Beginn der Aufnahme, dann mussten die sich da alle ranquetschen, übereinander fast, nicht wirklich übereinander, haben die da gelegen, ein Mikrofon reingesprochen. Am Ende der Produktion habe ich, glaube ich, 20 Mikrofone in einem Raum gehabt. Strawberry Blonde. Platinum Blonde. Also ich habe ja früher mal auch Kinofilme gemischt und da war die Abhörlautstärke zu laut. Das fallst du nicht aus bis zur Rente, das kann nicht sein. Da kriegst du einen Tinnitus oder sonst was. Außerdem ist da wirklich das Raumschiff, da hast du kein Fenster, bist du im Kino. Du gehst morgens rein, im Winter noch bei Dunkelheit und kommst abends, verlässt den dunklen Kinoabmischraum und gehst wieder in die Dunkelheit raus. Sehr speziell. Hochachtung von den Kollegen, die das wirklich lange durchhalten. Das wollte ich mir nicht antun. Heidi, der Wald und der Text. Oder das nackte Skript. Als erstes zählt die Idee. Du hast einen Text. So, klar, der Text kann gut oder schlecht sein. Das ist, finde ich, auch... Absolut nicht. Im Skript steht das nicht drin. Im Laufe meiner Arbeit habe ich gemerkt, dass man den auch nicht ändern kann. Das Skript ist eigentlich oft nackt. Und wenn was drin steht, dann muss es auch nicht so passieren. Ja. Da stehen Regieanweisungen drin. Da kann noch drin stehen, was will. Das ist vollkommen wurscht. Und dann fängt man natürlich auch nochmal an, seine eigenen Klangvorstellungen im Kopf, die man ja beim Lesen sofort hat. Also ich mache allerdings immer so, wenn ich mich zu Hause lege, mich immer ins Bett und setze mir den Kopfhörer auf und habe da auch so eine Waber-Musik. Die brauche ich Tatsache, um mich abzuschirmen. Und die ist auch so, die passt auch immer so, so fast wie so eine Atmo für den Text. Also das ist so ein Dummy, die ist nicht aufdringlich, sondern die kann in meinem Kopf umgeformt werden in irgendeine Geräuschwelt, die da jetzt passen würde. Und ich bin auch abgeschirmt durch das Ding von außen. Brauche ja nur meine Tochter sein, die ich ja lieb habe, aber die sind dann alle weg. Das ist dann einfach wirklich, bin ich ganz für mich und kitsch mich da so ein bisschen ein. Ich bekomme das Skript, sagen wir mal, 2 Wochen vor Produktion. Ich lese es mir durch, mache mir Notizen. Und schon beim Lesen schreibe ich mir auf, in welchem Raum nehme ich was auf, was nehme ich Stereo auf, was nehme ich im Handmikrofon auf. Dann verifiziere ich es mit dem Regisseur. Kommt es dem entgegen oder sagt er, nee, braucht man nicht oder das möchte ich ganz anders? Oder ja. Und wenn ich das lese, zum zweiten Mal lese, dann beschäftige ich mich ganz viel, wie nehme ich das auf? Das ist die Frage. Und also nehme ich das jetzt ganz realistisch auf irgendwie oder nehme ich das jetzt abstrakt auf? Der Raum vorm Vorhang ist bei mir Raum A, der Raum hinterm Vorhang ist Raum B. Realistisch heißt, sollen die da durch den Raum laufen, rankommen, geht, sagt tschüss, geht durch die Tür wieder raus und so. Der ganz große Raum ist Raum C. Oder sind das jetzt einfach Stimmen? Und dann gibt es noch den Schalltoten. Die irgendwie für sich stehen und wo man noch gar nicht weiß, wo werden die sein und so weiter. Also das ist für mich die erste Entscheidung. Das schreibe ich mir ins Manuskript rein. Das sind meine Vorschläge, die ich bringe. Naja klar, für uns ist es ja sozusagen wichtig für den Aufbau. Was muss ich denn machen? Was brauche ich für Werkzeug sozusagen? Klar, du bist natürlich am Text und an der Gestaltung, aber wir sind ja die Handwerker. Wir müssen das ja bauen. Also wir müssen ja wissen, mit welchem Werkzeug wir sozusagen anrücken müssen. Weshalb ist das Mikrofon vielleicht dafür besser und das dafür? Und wie ist eine Akustik von einem Raum und das ganze Zeug? Also wie sollen wir es denn aufnehmen? Im Raum oder nicht im Raum? Der eine ist der Regisseur und der andere ist der Toni. Wir könnten nicht die Rollen tauschen. Also was weiß ich, wenn ich jetzt jemand in der Kirche aufnehme und dann möchte ich, ich möchte gern, dass der irgendwie auf dem Berg steht und das spricht. Das kriege ich da nie mehr hin, weil es klingt immer wie in der Kirche. Ich kriege diese Kirche nicht weg. Ne? Also sag mal so, wenn man jetzt was in einer Halle aufnimmt, kann man hinterher nicht mehr sagen, ach, ich wollte eigentlich die Szene im Wald spielen lassen. Klar, nee, wir nehmen den irgendwie so auf. Dann stellen wir uns vor, oder dem Schauspieler, und der ist ja auch aus seinem eigenen Erfahrungsschatz, muss er das natürlich holen, schon mal im Wald gewesen. Also weiß er, in welcher Lautstärke er irgendwie seine Szene sprechen muss. Es reicht ja schon oft die Andeutung so. Genau, und dann haben wir das. Dann stecken wir da eine Waldatmo drunter. Und ein bisschen von dem, was ich vorhin vorgespielt habe, von diesen Waldhallreflexionen. Ja. Mal die andere probieren. Oh, ist doch schön. Aber wir haben noch eine andere. Probieren wir noch die. Okay. Und ein bisschen von dem, was ich vorhin vorgespielt habe, von diesen Waldhallreflexionen. Und dann gibt es noch die Streicher, die da drunter liegen. Und dann sind wir bei Heidi. Also ein Störsignal, was die Einsamkeit in einem Raumschiff, wenn man nur noch den Empfänger hört. Man hört das Funksignal von der Erde, hat aber keinen Kontakt mehr, sondern nur noch dieses einsame Rauschen, und dadurch ist man im Weltall verloren und hermetisch abgeriegelt. Das Raumschiff verlassen. Ton Martin Eichberg. Ja, ein Beispiel eben, ich verlasse gern das Raumschiff und gehe mit Tochterschiffen, mit kleineren Beibooten aus dem Raumschiff raus und gehe an Originalschauplätze und nehme da auf. Also dann verlasse ich diesen Tempel der Technik und verlagere es in kleinere Einheiten nach außen. Oder aus der klinischen Sterilität in die lebhafte, lebendige Umgebung. Ja, also wenn du rausgehst, passieren halt irgendwelche Sachen. Dann hat man es nicht so unter Kontrolle. Dann kracht auf einmal die Tür zu oder irgendwie, es kommt eine Ansage und du verstehst den Text nicht mehr und so, oder irgendwie, oder die bewegen den Kopf und auf einmal sausen sie von links nach rechts, was du gar nicht willst, aber es passiert dann einfach so. Das hat auch so einen Reiz, es bringt oft Irritationen. Also man kann aber auch sagen, das ist ein technischer Fehler, also weil in Realität kann der so schnell gar nicht von links nach rechts laufen, da ist einfach ein Fehler, jetzt ein technischer Fehler passiert. So kann man es natürlich auch sehen. Es gibt da keine festen Regeln, so wie man das zu machen hat. Das Pendant zur leicht verwackelten Woody Allen-Kamera, zurück zum Unperfekten, zurück zur Natur eigentlich, zurück zum Originalschauplatz, um dort Momente einzufangen, die ursprünglich und stark sind. Also man geht raus aus dem Raumschiff Hörspielstudio, nimmt sein digitales Equipment mit und geht zum Beispiel in eine Toilette oder in ein Auto oder in einen Aufenthaltsraum oder Klassenzimmer um dort mit diesem Stereomikrofon die Schauspieler aufzunehmen. Also weg vom Perfekten, weg vom Chirurgischen hin zum Groberen, aber Direkteren, Unmittelbareren. Wichtig ist, dass man überzeugt, dass man von sich selbst überzeugt ist und mit Überzeugung andere überzeugt. Da waren wir zum Beispiel für das Stück Heul doch in der gegenüberliegenden Schule, haben dort die Dialoge aufgenommen. Und da gab es auch eine Szene, da hat das Mädchen im Auto mit ihrer Freundin gesessen und hat ein Musikstück gehört und mit ihr mitgesungen. Wichtig ist, dass man ein Auto hat. So kommt es, dass Julia neben mir sitzt. Normalerweise würde man das im Schalltoten aufnehmen mit Kopfhörer. Aber hier haben wir es ganz anders gemacht. Wir sind in mein Auto gegangen. Ich habe die beiden Protagonistinnen auf den Rücksitz gesetzt und dort den Kassettenrekorder abgespielt und sie haben dazu gesungen. Das Ganze ist ungeschnitten, 3 Minuten lang. Da passiert nur der Gesang, unperfekt und mit falschen Tönen. Und wir haben es genau so genommen, wie es dort aufgenommen ist. Das kann ich ja mal vorführen. Das Autofahrgeräusch, das kann man ja mal kurz andeuten. Dann haben wir den Kassettenrekorder aus meinem Auto. Klingt schmutzig, klingt absolut unschön, aber echt. Ja. Dann die beiden Mädels, wie die drüber singen. Can look you in the eye. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Und jetzt alle Spuren zusammen, also das Auto mit Kassettenrekorder, der Gesang und das fahrende Auto. When I'm not around. Die kreischen fast. So fucking special. I wish I was special. Wir, tatsächlich. But I'm a creep. Wie ist in diesem meinem Golf passiert auf der Rückbank? Das ist das Beispiel von zurück zum Echten, zum wirklich Erlebten und nicht Gespielten. Die beiden hatten so einen Spaß in dieser Szene, das merkt man denen auch an. Ja, die saßen da in diesem Auto, ja, und haben da vor sich hingegrölt. Ja, das hätten wir im reflektionsarmen, schalltoten, sterilen Raum so nicht hingekriegt, bin ich ganz sicher. Ich stelle auch vermehrt fest, dass junge Regisseure gerne wieder diese Ursprünglichkeit haben und im Set aufnehmen wollen oder in der akustischen Situation. Wir müssen uns vergegenwärtigen, was passiert im Hörspielstudio. Wir haben, sagen wir mal, 4 Schauspieler an 4 Stativen stehen, an 4 Monomikrofonen. So mit Mikrofonketten irgendwie gleichzeitig verschiedene Raumebenen oder eben Entfernungen aufzunehmen, das finde ich auch gut sowas. Jetzt fern, jetzt nah, jetzt ganz nah und jetzt, weiß ich, die entfernteste, die wir haben und so. Und da springst du da hin und her und hast natürlich ständig einen anderen Betrachterpunkt, ne? Du bist ja nicht unbedingt das Gegenüber, kannst ja auch einer von ganz draußen sein, aber hast auf jeden Fall einen anderen Standpunkt als immer dieses direkte, vor dem Mikrofon stehende Wort. Dann hört man leider oft nicht die Rolle, die Figur, sondern man hört Stimmen. Ich will nicht die Stimmen von diesen Personen hören, ich möchte die Rolle hören. Und das Spielen, das ist das A und O der ganzen Geschichte. Das ist unser Job, dass wir eigentlich das, was wir aufnehmen, glaubwürdig rüberkommt. Im Kopf des Zuhörers soll ein Bild entstehen. Und das entsteht umso besser, je unmittelbarer und echter die Szene gespielt wird. Regisseure sind arme Schweine. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein paar andere Zutaten irgendwie, ne? Ja, irgendwas. Das müssen ja viele glückliche Umstände. Am besten ist das Team noch so. Du musst dann mit dem Regisseur eine gemeinsame Empfindung entwickeln. Ich sage das, erzähle das mal als Witz, diese beiden starken Argumente des Toningenieurs. Ne? Wo das eine ist, das machen wir immer so. Das ist Argument Nummer eins. Weil, wie gesagt, man kann ja nur von seiner eigenen Empfindung ausgehen. Und wenn die ganz anders ist, habe ich auch schon oft gehabt oder gibt es auch immer wieder, als die vom Regisseur, dann arbeitet man immer an einer anderen Baustelle und immer aneinander vorbei. Und der meint was ganz anderes. Da kommt man nie auf einen Level. Ne? Das wird dann, kann ja auch nicht gut werden. Das Argument Nummer zwei ist, das haben wir noch nie gemacht. Aber den härtesten Job hast ja du. Du musst allen sagen, wo es lang geht. Wenigstens so tun, als hättest du eine Idee. Also in einer gewissen Ebene finde ich euch Regisseure arme Schweine. Weil ihr, also ich habe jetzt immer von mir gehört, aber natürlich hat der Hauptakteur ist ja der Regisseur, der macht sich ja die Vorstellung, wie so ein Stück werden soll, wie das klingen soll und so. Also der ist ja der Hauptchef, was das angeht. Die Regie ist ja schon auch eigentlich federführend in diesem Raum. Aber der kann es nicht machen. Kommt aber ohne mich oder ohne uns nicht klar. Der ist wie ein Kastrat oder so. Der andere sagt, sing mal so. Das fängt schon mit dem Umgang irgendwie so an, wie Leute sich darstellen und ins Studio reinkommen. Weißt du? Na klar. Das ist natürlich auch oft ein Missverständnis. Manche sind halt so schüchtern und wirken dadurch besonders hart oder so. Und sagen nichts und man hat immer das Gefühl, es ist alles wahnsinnig wichtig und auch bloß nichts sagen und so. Und dann gibt's schon so eine komische Grundspannung. Im Hörspiel sind durchaus schon Tränen geflossen, ist alles schon passiert. Also oder Wutanfälle und zwischenmenschliche Geschichten zwischen Regie und Ensemble. Und dann gibt's aber Tatsache Leute, die wirklich irgendwie ganz cholerisch sind und um Gottes Willen darf keiner sein Manuskript irgendwie aufschlagen oder so, weil das Rascheln stört. Aber mit so Leuten will ich nicht arbeiten. Kann man nur bedingt steuern, kann man aber ein bisschen lenken, indem man diplomatisch ist. Wir sitzen ja hier irgendwie und müssen uns ja auch teilweise einfach nur über kleine Zeichen oder manchmal auch durch Nichtsagen irgendwie durch Blicke austauschen und unterhalten. Was macht der denn? Was macht er denn? Was willst du gerne? Ich will das, was genau jetzt das hinten übersteht, möchte ich gerne überstehen. Okay. Unter den Scheibenwisch. Und dann müssen wir uns ein bisschen. Ja, umgekehrt ist ja sozusagen unser Beruf. Ich glaube, dass also gute Toningenieure alle irgendwie sensibel in der Hinsicht, dass sie irgendwie erspüren können müssen. Also, das ist vielleicht irgendwie eine Begabung oder keine Ahnung, was es ist, rauszukriegen. Jetzt erzählt ja dieser Regisseur irgendwas und dann irgendwie zu verstehen, was der jetzt eigentlich meint. Das ist ja schwer, also akustische Phänomene zu beschreiben, ist ja manchmal nicht so leicht. Aber das ist eine spannende Kommunikation. Dann gibt's eben Leute, die verstehen sich einfach und andere verstehen sich nicht. Die reden immer aneinander vorbei irgendwie. Und ist dann nur irgendwie für alle frustrierend. Und dann muss man aufpassen, dass man sich nicht irgendwie gemeinsam anfängt zu ärgern, wenn der Druck zu groß wird. Das ist ja irgendwie die blödeste Variante, dass dann alle irgendwie sauer sind und dann sieht man sich nie wieder an. Das gibt's natürlich auch mal, aber eigentlich hat man dann zu spät begriffen, dass man mal hätte eine Pause machen sollen oder so. Sprache finden. Okay, dann versuch doch vielleicht dich mal da so rauszureden aus dieser Situation. Ja, natürlich. Ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Natürlich. Alles Gute. Ihnen auch. Na gut, damit hast du dich jetzt eigentlich verraten und du willst jetzt eigentlich dein Gesicht bewahren, Alex. Ne? Okay. Natürlich, ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Natürlich, alles Gute. Ihnen auch. Das wird doch mal eine Variante, in der ich das raushören kann, dass es eigentlich eine peinliche Situation ist für dich. Ja, natürlich, ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen. Natürlich, ja. Alles Gute. Ihnen auch. Ich finde auch, meine Lieblingssituation ist ja auch immer, wenn du einen guten Regisseur hast, sind die Aufnahmesituationen. Da finde ich auch toll, Regisseuren zuzugucken bei ihrer Arbeit, zu sehen, wie da Feinheiten rausgeholt werden, die ich da nicht gesehen habe und erkannt habe. Das ist dann schon toll. Die Arbeit zwischen euch, also mit den Schauspielern, was da so an Bildern rübergereicht werden, an irgendwelchen Informationen vor dir, wie du versuchst, mit drei Sätzen oder mit einem Wort den auf eine andere Schiene zu bringen oder so oder zu bestätigen oder irgendwie so. Also wie man von außen so mit kleinen Hinweisen. Und das finde ich immer ganz spannend. Also wie sein Verständnis von deiner Idee ist. Schrei doch nicht so. Ja, jetzt bin ich es wieder. Toll. Ganz toll. Wie kann man nur so blöd sein? Und wenn du neben mir sitzt und dein Stück Regie führst, dann darf die Technik, mit der ich das umsetze, was du machst, für dich keine Rolle spielen. Dann kannst du Regie führen. Schrei doch nicht so. Ja, jetzt bin ich es wieder. Toll, ganz toll. Wie kann man nur so blöd sein? Dann muss ich mich darum kümmern, dass ich viele Optionen aufgenommen habe. Das heißt, ich brauche was Nahes, ich brauche was Entferntes, ich brauche was sehr Räumliches, aber vielleicht auch nicht. Schrei doch nicht so. Ja, jetzt bin ich es wieder. Toll, ganz toll. Wie kann man nur so blöd sein? Oder ich weiß dann aus Erfahrung, oh lala, das ist vielleicht eine Idee, aber wenn die nicht aufgeht, halte ich mal die zweite noch in Petto und stelle noch ein Mikrofon irgendwo anders hin. Dann verlässt sich der Regisseur auch wieder auf mich und ich verlasse mich drauf, dass er nicht sagt, ich hätte das aber gerne auf Englisch gehabt. Und dann muss ich so. Im Idealfall ist es dieser Flow-Zustand, das ist das Schöne an diesem Beruf, dass man solche Erfahrungen im Team macht, dass das ein Geben und Nehmen ist und kein hierarchisches Weitergeben von Anordnungen. Es gibt ja auch welche, die ihre eigenen Vorstellungen haben und damit fertigen Konzepten, Bauplänen ankommen, die man letztlich eigentlich nur noch umsetzen muss, so wie so ein IKEA-Schrank. Und dann ist das Stück fertig. Das gibt's ja auch. Ich meine, so mit so einem fertigen Storyboard. Aber dann eben eine Ein-Personen-Show, die das dann hat bauen lassen, so, weißt du, sowas. Macht auch mal Spaß, weil man dann sehen kann, wie so ein Uhrwerk funktioniert. Mhm. Aber so richtig kreativ kann man dann eigentlich nur in der Wahl der Instrumente sein, weil das Ergebnis steht ja schon fest. Naja. Von den Beatles fliegen lernen oder im Flow. Dann passiert was bei mir im Kopf, dann reagiere ich und im Idealfall ist es dann so, dass wenn man in der Arbeit ist und dann 8 Stunden miteinander an selben Projekt sitzt, dass da ein Flow-Zustand entsteht, dass man was anbietet, der Regisseur, Regisseurin antwortet und ich antworte wieder auf ihre Frage und dann gibt es so ein Geben und Nehmen und so einen Zustand, wo man gar nicht mehr groß nachdenkt, sondern Intuition spielt da eine Rolle und so ein Flow-Zustand eigentlich. Ja, das ist ideal. Es kann in jedem Hörspiel passieren. Hugo fährt einen Mietwagen, den er erst Ende des Monats per Mastercard bezahlen wird. Es ist Dienstag und ich fahre Auto in Deutschland. Wenn man da Glück hat und ein gutes Stück und tolle Schauspieler, fängt es Tatsache an. Es gibt ganz selten, also ich kenne es so mit der Band manchmal Musik machen, da gibt es manchmal so kurze Momente, wo man Tatsache das Gefühl hat, das geht dann aber allen gleichzeitig so, dass die Band gleich anfängt zu fliegen. Also da gibt es so ein gemeinsames Schwingen. Und den Moment gibt's aber in so einem Stück auch manchmal, wenn es gut läuft. So alle 2 Jahre kommt mal so eine Sternstunde dahergeflogen. Da passt zufällig alles zusammen. Keiner weiß warum. Das fliegt wirklich besonders gut diesmal. Dann haben alle so das Gefühl, komischerweise auch Leute, die daneben sitzen und gar nicht aktiv beteiligt sind, dass es auf einmal so ein Spannungsfeld gibt, wo dieses Ding anfängt zu fliegen. Ja, Sternstunden, ich habe da viel drüber nachgedacht. Das sind manchmal so ganz feine Sachen nur, die den Unterschied machen. Und irgendwann ist das Gefühl auch wieder weg. Man weiß nicht wieso, aber es ist dann verschwunden. Und das passiert nicht immer und auch nicht regelmäßig, aber in den Highlights, das ist vielleicht so wie Polarlicht oder so. Das passiert nicht immer, aber es ist ein tolles Gefühl, ja. Das sind irgendwie die schönsten Momente. Ich glaube, man darf das gar nicht wirklich wollen oder so. Und wenn man das probiert, beim nächsten Mal wieder genauso zu machen, funktioniert es nicht. Und man weiß nicht, warum das eine funktioniert hat und man weiß nicht, warum das andere nicht funktioniert. Es kann trotzdem gut werden, aber eine Sternstunde hat ja immer irgendwie das Gefühl von, da ist irgendwas Besonderes passiert. Das gibt's auch. Und dann fliegt das Raumschiff, mit dem man das gerade herstellt, besonders gut. Ich glaube, das ist die Faszination, wenn man davor sitzt und einfach mit Hilfe von kleinen Korrekturen und Bewegungen und vielleicht einem Element, was leise dazukommt. Das ist dann so eine Mischung, wo es dann auf einmal funktioniert. Vielleicht wie beim Kochen. Auf einmal schmeckt's, weißt du? Und Feuer ist auch schon gut, aber in dem Moment ist es imperfekt. Und das ist dann wirklich, wo dein Raumschiff dann anfängt zu fliegen. Dieses Technische, das ist sowieso stark überbewertet. Ich glaube, dass Technik spielt eine Rolle. In irgendeiner Form spielt Technik schon eine Rolle. Gar keine Frage. Aber Heutzutage habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass so viel über Technik geredet wird, dass die Industrie Lust hat, so viel über Technik zu reden. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube nicht, dass ich eine gute Gesangsaufnahme mache, wenn ich diese 15 Kisten habe, die dieses Jahr aktuell auf den Markt kommen. Und die Beatles haben tolle Sachen gemacht ohne die ganze Technik. Früher gab es ja nur Mono, dann war das kein Problem. Alles wird nur laut und leiser, kommt aus dem Lautsprecher, mehr war nicht. Dann kam Stereo. Ah, ist ja toll. Da kann ich ja entscheiden, so mache ich das links oder rechts hin. Das war ja, da gibt es ja diese berühmten Beatles-Aufnahmen. Ne? Schlagzeug links, Gesang rechts, zack. Gitarre wieder links, Bass rechts. So. Bevor die dann begriffen haben, ach so, wenn ich das auf beide, ach, man kann auch was dazwischen, wenn ich auf beide was mische, dann kommt das irgendwo in die Mitte, mehr oder weniger. Aha, das kann man ja auch machen. Wenn ich hier so einen Regler oder zwei Hände, zwei Regler in der Hand habe und ich kann damit den Ton gestalten, ist ja in dem Fall ist es ja nur Panorama, laut und leise, was man damit in der Hand hält, habe ich eigentlich die Hauptwerkzeuge der Tongestaltung schon in der Hand. Es ist total abstrakt. Heute wird das ja viel gemacht, so irgendwie in der Audiotechnik, dass du da irgendwie so ein Kästchen, du siehst irgendwelche Kurven da und dann machst du irgendwelche Punkte und hörst das an. Das ist unsinnlich, finde ich. Es ist dieses Spannende, das Interagieren. Du machst was und du hörst es. Meinetwegen wie ein Musiker, der natürlich auch nicht erstmal einen Ton spielt und dann, ah, der war jetzt zu laut, dann spiele ich ihn jetzt nochmal, sondern der muss während des Spielens permanent korrigieren und immer hören, was. Damit man dann wieder arbeiten kann, dass man nicht das Gefühl hat, man arbeitet mit einer Maus und einem Computer, sondern man hat wieder was in der Hand, den Ton in der Hand. Und das ist dann der Moment, wo es fliegt. Solche Zufälle muss man lernen, auch zu nutzen und sie auch teilweise provozieren. Das ist jetzt schwer zu beschreiben. Bei uns nur Neudeutsch Flow, oder fällt mir dieses blöde Wort ein. Aber genau darum geht's mir bei meiner Arbeit. Der perfekte Sound. Lass uns doch mal hier die Stelle hören. Jetzt siehst du hier diese Volume-Kurve, ne? Er springt und hüpft dabei. Ja, er tanzt fast. Ja. Hast du gemerkt, wie man das Gefühl hat, dass es da lauter wird an der Stelle? Nur weil man das sieht? Ach. Wenn man sieht, hat man das Gefühl, man geht fast mit dem Körper so ein bisschen mit, nur weil man diese Kurve sieht. Naja, wenn man immer das sieht, was man hört, dann hört man auch nur das, was man sieht. Ton, Jean-Boris Schimschak. Der Klassiker, das weiß jeder, der gearbeitet hat im Hörspiel oder im Studio, dass man sich selbst betrügt. Dann sagt man, komm, mach mal den Hall lauter. Dann gibt es einen Regler und dann schiebe ich den Regler hoch und alle hören, jetzt ist der Hall lauter. Und dann stellen wir alle fest, ups, war der falsche Regler. Und schon stellen alle fest, stimmt, der ist gar nicht lauter geworden. Aber erst waren wir uns alle sicher, der ist lauter. Und das gibt's, ist ein Phänomen, das ist immer da, das kennen alle. Und ja, ist ja der Beweis dafür, dass es optisch ablenkt. So, und jetzt frage ich dich, welche Rolle spielt Technik? Das ist ja wie mit der Schminke. Man sollte ja, das hat der Nosch auch immer gesagt, irgendwie möglichst den Regler nicht hören. Ein guter Effekt ist einer, den man nicht hört. Zack. Das heißt, wenn die hören, oh, geiler Effekt, oder da haben sie aber ordentlich am Rad gedreht, fallen sie aus der Geschichte raus, können wir gleich auf Stop drücken, das ganze Ding löschen, weg, aus, nächste probieren. Ist alles schiefgegangen. Nach Mitternacht. Oder im roten Bereich. Es gibt Produktionen, da bin ich wirklich im roten Bereich, wo ich sage, boah, da muss ich jetzt gucken, dass ich mich zu Hause gut erhole, damit ich morgen weitermachen kann. Und die können so anstrengend sein, dass ich wirklich dann froh bin, wenn ich danach erstmal kein Hörspiel mache, sondern irgendwas anderes. Das ist immer das, was mich an so einer Produktion immer am meisten begeistert. Wenn ich da so rausgehe und den Leuten beim Denken zugeguckt habe und was da für abstruse oder manchmal auch super Ideen kommen. Und das finde ich immer einen richtigen Gewinn, wenn ich nach Hause gehe. Klar, nimmt man die Arbeit mit nach Hause. Wenn ich die Tür hier zumache, dann ist die Arbeit immer noch in mir drin. Wenn ich Spätdienst habe bis eins, dann kann ich da auch nicht gleich ins Bett gehen. Da ist erstmal Absagen gefragt. Das ist aber ganz normal in dem Business. Das geht uns allen so. Aber das macht man ja sowieso, wenn man irgendwie im Radio arbeitet, dass man anschließend nie wieder ohne Ohren rumlaufen kann. Also mir geht es ganz oft so, und das ist auch furchtbar eine Last, wenn ich im normalen Leben unterwegs bin, dass ich auf alles achte. Also ich kann ja nichts nicht hören. Bestimmt, aber bei mir ist es auch genau umgekehrt. Kennt ja jeder, wenn man irgendwie mit dem Auto fährt und es klingt irgendwas komisch, so fängt man sofort an, dahinter zu steigen, was klappert denn jetzt da? Und mich machen auch kleine Dosen, wo Bonbons drin sind, die klappern nervös und so, wo andere Leute gar nicht hinhören. Wenn ich hier rausgehe, stört mich gar nichts mehr. Wenn bei mir zu Hause der Geschirrspüler 3 Stunden am Stück piept, weil er sagen will, dass er fertig ist, sagt mir irgendwann meine Tochter, dass sie das nervt und ich habe es gar nicht gehört. Ich schalte einfach ab. Ich mache viel Musik, also ich spiele Gitarre oder ja, und über Kopfhörer, dass ich niemanden störe und dann, ja, oder ich kann auch so sein, dass ich einen Mist im Fernsehen angucke, also da. Das macht bei mir so Klick und dann ist das weg. Ich bin eher so ein Hybrid. Ich identifiziere mich so als sehr vielseitig, würde ich mal sagen. Also ich bin der Tonmeister, ich bin jetzt nicht der typische Toningenieur oder der nur das macht. Ich mache eben noch mehr. Ich habe auch noch eine Jazzband, mit der ich spiele. Also das ist ja nicht der, die Person beschränkt sich ja nicht auf die 8 Stunden hier im Haus, sondern es gibt ja auch ein Leben woanders und die weiß ich auch voneinander zu trennen. Das ist, bin ich halt ich woanders und eine multiple Persönlichkeit. Die darf ich dann auch mal ausleben, genau. Ja. Es ist immer schwer, sich selber zu beurteilen. Und mir fällt es total schwer, was richtig schmutzig zu machen. So. Also ich kann dann auch Krach und Dreck machen, aber der bleibt immer irgendwie ästhetisch. Und diese Irritation finde ich perfekt, aber dann freue ich mich, wenn die genau da kommt. Weißt du? Deswegen bin ich auch immer so, tue mich ganz schwer. Ich kann ja auch ganz schwer blenden. Ich kann ja nicht ausblenden. Das ist wirklich so. Ich merke richtig, wie der Regler dagegen arbeitet, wenn ich den runterziehen will. Ich kriege das manchmal so aus irgendwelchen inneren Klang-, Gefühl-, Empfindungsgeschichten nicht hin, dann so eine schnelle Blende zu machen. Es muss dann immer ewig, bis es dann wirklich so sich weggelebt hat. Da kommt die Band und spielt. Und dann spielst du und sagt so, und das blenden wir dann hinten aus. Dann sage ich, nee Jungs, ich blende hier überhaupt gar nichts aus. Nur weil ihr irgendwie keine Idee habt, ein Ende zu spielen, soll ich hinterher blenden und zum Schluss hört sich das an wie eine Blende. Und wie fangen wir dann an mit dem nächsten auch wieder mit einer Blende, weil ihr keine Idee für den Anfang habt? Es geht ja nicht wirklich so, aber manchmal klappt's. Aber manchmal muss man natürlich auch brutal schneiden. Und irgendwie geht nur über den Schnitt dann, ja, brutalst möglich. Na, dann eben mit so einem Übergeräusch, mit so einem, weiß ich, Spatenstich direkt vorm Mikrofon. Irgendwie sowas, ja. Ach, lustig. Jetzt mach das mal aus hier, dein Dings. Raumschiff, Tonstudio. Bericht über das Innere einer Kapsel und deren Bewohner von Giuseppe Mayo. Ist hoffentlich nicht so räumlich, was wir hier sprechen. Ja, ist okay. Ja, ja. Mit Alexander Brennecke. Was willst du jetzt damit machen? Du hörst dir das jetzt alles an? Martin Eichberg. Das willst du alles verwenden, das darf nicht wahr sein. Thomas Monajan. Einfach Stimmen, die sind erotisch. Ist eigentlich egal, was sie sagen. Und Jean Schimschak. Und sie dürfen niemals über Technik nachdenken. Erzähler Roman Kanonik. Zu Hause, oh Mann, zu Hause ging's. Authentizität. Ton Michael Kube. Regieassistenz Cordula Dickmeis. Regie der Autor. Das könnte zum Beispiel jetzt das Signal sein von der Erde als kein Empfang mehr, nur noch Rauschen. Leg auf den Maschinenraum noch einen kleinen Hall. Und dieses. Ich suche einen gescheiten Synthesizer. Da haben wir ja schon was. Jetzt noch zusammen mit dem Loop. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2018. Dramaturgie Stefanie Hoster. Nun wissen Sie fast alles über unsere Arbeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Produktion können Sie bei hörspiel-und-feature.de nachhören und natürlich podcasten. In Raumschiff Tonstudio kam der berühmte Song von David Bowie nicht vor, weil er sich zu sehr anbot.